Die Flüsterstimme hat es bereits angekündigt. Es ist wieder Zeit für Ampere, hier auf SRF Virus. Dein wöchentlicher Stromstoß ist jetzt 10 Episoden alt. Die Aufwärmphase ist also definitiv vorbei. Auch diese Woche nehmen wir euch wieder auf eine Safari durch die Welt der elektronischen Musik mit Tracks aus allen Ecken vom Globus und das mal mit gut viel Perlen aus der Schweiz. Wie jede Woche findest du alle Songs in einer Playlist auf Spotify. Immer mit dem nötigen Feuer für Autofahrten, Sonntagsbrunch, Aufwärmen mit der Gang oder für einen Heimweg vom Club. Ende dieser Monate erwartet euch wieder ein Special mit Begleitvideo auf YouTube, Instagram und Facebook. Genau auf diesen Plattformen solltet ihr Virus einen Daumen geben, um immer up-to-date zu bleiben für all things Ampere. Wir starten mit Kosmischem für die Schulterpartie. Das ist PBR Street Gang mit Big Wig. Andere, der Groove bleibt gleich. Das ist der Marcel Detmann Remix von No Such Location, im Original von Second Story. Der Berliner ist einer der grössten Namen im zeitgenössischen Techno, spielt in illustren Locations on a weekly und ist bereits seit 1999 Resident DJ im Berghain. Ein Garant für einen guten Stampf zur Peak Time. We'll be right back. Shoutout nach Detroit. Spätestens jetzt sollte die Marschrichtung für die Episode klar sein. Es geht um treibende Elektro für dunkle Keller mit ein, zwei Prisen Weirdness für die Freshness. Der Tune kommt von Pascal Hetzel, der mit seiner erstklassigen EP auf dem Schwesterlabel von Interdimensional Transmissions definitiv überzeugt. Extraordinär. Der erste Banger aus der Heimat. Als nächstes hören wir Walid mit dem Track Luciferian Apotheca. Düster treibende Vibes für ein schnelles Leben im Industriegebiet. Ein gutes Konzentrat aus Acid, New Beat und Hardcore. Bonita. Ampere. Das Herz beim Underground. Das Ohr in der Zukunft. Repetitiv heisst nicht immer langweilig oder monoton. Manchmal ist es genau das Hypnotische, was die Essenz von einem Track ausmacht. Etwas, was sich entwickelt und etwas erzählt, was etwas mehr Zeit braucht. Exhausted Modern kriegt das mit dem Tune Ancestral Influence ziemlich gut an. Das Kopfkino ist bei mir auf jeden Fall extraordinär. Etwas haben, was sich ein bisschen abseits von diesem Planet befindet. Gerade passend dazu der Holländer Interstellar Funk mit dem Track Caves of Steel. Ein bisschen älterer, aber zeitloser Cut. Hier aber im Remix vom Electrodon Convection. St. Gallen Label La Suisse Primitive bringt uns erstklassige Herzensbrecher-Vibes. Die spanische Schlafzimmer-Kombo Supo, mit einem V geschrieben, covert Franco Battiatos Summer on a Solitary Beach und transportiert das bitterzarte Original in eine alternative Welt, wo The Cure noch immer die Radiowellen dominieren. Tropicale. Wie jede Woche findest du natürlich alle Tunes schön aneinandergereiht auf Spotify. Such einfach auf dem Account von SRF Virus nach der Ampere-Playlist und gib Daumen. Der Künstler Krankenzimmer 204 ist ein Urgestein von der Schweizer Musikszene. Der Luzerner Experimentalist Selector gerade Tunica Datos Post-Rock-Meisterwerk Hymn in seine Einzelteile und setzt es als Post-Punk-Nummer neu zusammen. Drake Beats, das mal aus dem schönen Genf. Die Brainwaves Crew sorgt seit einiger Zeit für frischen Wind im Äther. Der Tune namens Eastbound kommt vom Labelchef Esteban, der in erstklassigem Big Room-Modus zeigt, wie man es richtig macht. Die EP ist frisch draussen. Alle, die das Ding nicht nur in ihrer Playlist, sondern auch im Regal haben wollen, sollten also lieber schnell zugreifen. Ampere Certified. Frisches aus dem Osten von Europa, das ist Gidia aus Rumänien mit dem Tune «Die wilde Spirale». Das Ding ist auf Hyvon Discs, im John Talabot im Label rausgekommen. Genau dort liefert das Duo eine ganz eigene Interpretation von Exotica. We'll be right back. plötzlich eines Tages jemand, der noch nicht versteht. Und die Menschen da eine kurze, aber wohlverdiente Verschnaufspause von dem ganzen Psychedelischen. Auf der Scheibe Mono Melo zeigt der DJ Seinfeld, dass der Hypomane komplett gerechtfertigt ist. 8-Bit-Sounds treffen auf einen saufrechen Breakbeat inklusive Sternfahrer-Ästhetik. Wer mehr von dem DJ Seinfeld wird hören, checkt am besten seinen vor kurzem erschienenen BBC Essential Mix ab. Ein wahrer Ritterschlag für den schwedischen Shootingstar. Atlas ist wohl der einzige Intro-Track, der am Ende von einem Album zu finden ist. Das Stück schließt und eröffnet Expressions of Transactional Behavior, das bahnbrechende Album vom Hauptstädter Greyshark aus dem 2018. Man munkelt bereits, dass der Berner ein neues Projekt am Start hat. Besser also muss Augen und Ohren offen behalten. We'll be right back. Ampere. Elektronisch und kompromisslos. Noch mehr Maschinendialog, noch mehr Schamanismus auf der Tanzfläche. Das mal vom serbischen Überduo Topan, wo auch sehr bald ein neues Album am Start haben. Und zwar auf einem unserer absoluten Lieblingslabels, nämlich Soundway Records. Wer auf Raritäten aus aller Welt steht, ist bei diesem Imprint definitiv an der richtigen Adresse. Zurück ins heimatliche Zürich, das ist Jack Patton, wo etwa die Schweizer Antwort auf die vorhergehenden Tapan und Co. sind. Die famosen DJs wissen genau, was die Tanzfläche zur Spotenstunde braucht und mit Codex treffen sie sauber ins Schwarze. Den, wie auch alle anderen Tunes von dieser Episode, findest du natürlich in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Leider hat wieder das letzte Stündchen geschlagen, aber keine Angst, das gilt nur für die Episode. Wir sind wieder am Ende von einer knappen Stunde voll elektronischer Kompromisslosigkeit angekommen. Wenn du was verpasst hast oder dazu busy gewesen bist, in deinem Wohnzimmer rumzuweiben, findest du alle Tunes in unserer Spotify-Playlist zum Nachhören. Während wir uns verabschieden, gleiten wir auf samtige Pads ins Nirvana. Das ist Zoolook mit L-O-V-I. Ich bin der Benny und wir hören uns spätestens nächste Woche bei einer weiteren Episode von Ampere, hier auf SRF Virus. Thank you.